Hallo Internet, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Spielgeflüster. Wir reden heute über das Thema Awards, Awards, Awards. Und mit dabei sind diesmal die Annika. Annika, sag mal hallo. Hallo. Der Carsten. Also hallo. Acker Blechpirat kennt man vielleicht. Und der Martin von Non-Playable Characters. Hi. Und ich bin wieder der Dirk. So, Awards habe ich gesagt. Es geht um Awards in jeder Hinsicht. Gaming Awards, Spiele-Awards, wofür braucht man das? Wer macht das überhaupt? Wie funktioniert das? Wem bringt das was? Aber bevor wir dahin kommen, würde ich euch noch ganz kurz um einen kurzen Rückblick eures letzten Monats bitten. Was habt ihr im letzten Monat so getrieben? Schließlich haben wir uns einen Monat nicht gesehen, gehört. Ich fange einfach mal an. Ja, was habe ich getrieben? Also ich muss sagen, viel offline gespielt. Was anderes als Rollenspiel. Wir haben das Pathfinder-Abenteuerkartenspiel, haben wir uns jetzt immer freitags getroffen, die letzten zwei Male. Habt ihr die Regeln jetzt drauf? Ja, ach, hör auf. Also ich fand es doch ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, und manchmal auch sehr missverständlich ausgedrückt. Aber wir haben ja so einen Regelfuchser dabei und der kann sich da immer ganz gut reindenken. Und ja, also war auf jeden Fall was anderes als Rollenspiel. Und die Kampagne, funktioniert die auch so, wie ihr euch das gedacht habt? Oder scheitert ihr eine Mission nach der anderen? Nee. Wir sind eigentlich ganz gut drauf. Also ich finde die Gewichtung der Schwierigkeitsgrade bisweilen ein bisschen fragwürdig, aber ja gut, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Carsten, du bist ja nicht nur der Ausrichter des Deutschen Rollenspielpreises, sondern auch ein Moderator im Tannenlorn-Forum. Und der Anlass, dass es heute auch ein bisschen zentraler um den Deutschen Rollenspielpreis geht. Vielleicht stellst du dich trotzdem unseren Hörern nochmal vor und erzählst gleich, was du diesen Monat so getrieben hast oder gespielt hast. Ja, ich denke schon, dass unsere Kernzielgruppe, also Leute, die Rollenspiel-Podcasts hören, die müssen auch irgendwie über mich gestolpert sein. Irgendwie schon, vermutlich im Tannenlorn, wo ich unter dem Nick Blechpirat unterwegs bin. Ja, was habe ich gespielt? Ich habe auf der Offline-Seite spielen wir Monster of the Week. Das haben wir gestern gespielt, wo ich auch nicht leiten muss. Das ist ganz großartig. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist Apocalypse World Engine mit dem Thema Urban Fantasy. Zombicide, die aktuelle Season, haben wir im letzten Monat gespielt. Ich finde es auch echt teuer. Also jetzt, es ist wirklich teuer, ne? Ohne dir jetzt mal reinfallst. Also ich habe das bei uns auch gesehen und ich bin schon viermal im Laden dran vorbeigegangen. Ich habe es immer in der Hand gehabt. Ich dachte, das steht da für 70 Euro. Ich dachte, Mann. 70 Mann. Euro? Ja. Wow. Okay. Das ist allerdings auch wirklich proppevoll mit Figürchen und das ist auch so ein bisschen die Schattenseite. Man sucht oft den passenden Zombie, aber es macht wirklich großartig viel Spaß. Ja, und auf der Online-Seite World of Warships. Ich war Closed-Beta-Tester schon. Ah, genau, jetzt ist die Beta läuft, genau. Ja, aber jetzt ist ja die Open-Beta, eigentlich immer noch nicht so richtig, aber sie haben die Closed-Beta nochmal irgendwie für eine Zeit lang für so einen Last-Test aufgemacht, sodass alle meine Freunde jetzt plötzlich einen Account haben, was dazu geführt hat, dass das im Moment gerade sehr viel Spaß macht. Martin, was ging bei dir? Was hast du letzten Monat so getrieben? Oh, spielerisch relativ wenig. Ich habe mein altes Blog wieder ausgegraben und habe relativ viel geschrieben, aber zum Spielen bin ich wenig gekommen. Also meine zweiwöchentliche Mittwochsrunde mit Aberrant ist weitergelaufen. Aber ansonsten, naja. Ach wie, du spielst auch Aberrant? Jede zweite Woche bin ich in der Gruppe. Ich habe einen wunderbaren Superhelden, der auf Freddie Mercury basiert. Das heißt, er singt sie alle gegen die Wand? Nee, das nicht. Also er ist halt sehr schnell. Nee. Aber ich muss sagen, was das Rollenspielartigste ist, was ich sonst gemacht habe, ist tatsächlich den Westeros-Bildband von George R. R. Martin und einigen Co-Autoren zu lesen. Auf jeden Fall. Ich habe den auch in den Fingern gehabt diesen Monat und ich fand den auch mega stark gemacht. Ja, also hat mir sehr gefallen. Vor allem, weil ich den halt in der Woche gekriegt habe, wo ich auch dann bei George R. R. Martin auf der Pressekonferenz war und so. Das war schon ein ziemliches Erlebnis, muss ich sagen. Das könnte man doch eigentlich als Quellenbuch für das Lied von Eis und Feuer verwenden, oder? Also das Rollenspiel. Vor allem, weil es in-world geschrieben ist komplett. Also es ist ja komplett aus der Perspektive eines Maesters geschrieben. Weshalb auch alle Fehler, die drin sein könnten, total entschuldbar sind, weil der wusste es halt nicht besser, ne? Aber das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel ist ja jetzt auch so ein heißer Kandidat für so ein paar Preise, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Zum Beispiel hat ja irgendwie im Bereich Quellenbücher der Nachtwache-Band abgeräumt, zumindest beim Deutschen Rollenspielpreis. Irgendwie ist ja jetzt auch Award-Season. Keiner traut sich. Annika, was kennst du für Awards? Komm, nimm mal einen. Irgendeinen, also, der dir einfällt. Ich kenne jetzt, ich sag mal, Annie, die Annie Awards, die sind ja jetzt auch erst verliehen worden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist der erste, der mir einfällt. Ich kenne noch den Origins Award. Der ist nicht nur RP, sondern auch viele, unter anderem auch für die Best-Spiele-Zeitschrift und auch Blogs oder Internetmagazine werden dort nominiert. Genau. Der Annie ist ja für ein Independent-Rollenspiel gedacht, hauptsächlich. Genau. Klar, dann gibt es noch den Spiel des Jahres, ist ja auch irgendwo ein Award. Jedes Jahr auf der Spielemesse in Essen tingel ich dann zum Stand und kaufe mir das Spiel des Jahres. Jede Messe hat ja auch mittlerweile den eigenen Award. Es gab jetzt auch einen RPC-Award. Ja, gut. Wobei, glaube ich, genau, bei Brettspielen das Spiel des Jahres schon weltweit das Wichtigste ist. Also, Spiel des Jahres hat schon Wucht, wenn das irgendwo draufsteht. Dann... Das wusste ich nicht. Ja, wir sind immer noch die Hochburg des Brettspiels. Und da ist das Spiel des Jahres auch was Brettspielfans auch in den USA kennen und auch halbwegs aussprechen können. Gibt es Spiele, die bis dahin irgendwie eine Auflage von 5000 Stück hatten, die dann auf einmal containerweise in China nachproduzieren lassen und dann irgendwie so auf 50.000, 80.000 Stück gehen, weil sie wissen, mit Spiel des Jahres werde ich die alle los. Wow, das ist okay. Irre. Also das hat schon offensichtlich Auswirkungen. Ne? Es steht ja auch diese schöne Plakette dann auf dem Spiel drauf, Spiel des Jahres und so. Und wir hatten, da wo ich früher gewohnt habe, in Bonn, hatten wir so einen exzellenten Spieleladen an dieser Stelle. Wer irgendwie in Bonn im Umkreis lebt, sollte mal so diesen Puppenkönig in der Bonner Innenstadt anschauen. Und da habe ich ganz viele Leute immer gesehen, die explizit nach Spiel des Jahres auch gefragt haben. Die sind da durchgegangen und haben gefragt, was ist denn dieses Jahr Spiel des Jahres? Und haben sich das gezielt gekauft. Da weißt du aber eben auch, dass das ein Spiel ist, was, wenn es deinen Geschmack trifft, also wenn dich, ich sag mal, die Thematik des Spiels anspricht, dann ist das auch ein gutes Spiel. Also das ist fast immer so. Alle Spiele, die ich eben auf der Messe dann erstanden habe und wo ein Spiel des Jahres drauf stand, fand ich immer gut. Also ich hatte nichts zu bemängeln. Ja. Geht sehr für die Jury. Also die scheinen ihr Handwerk zu kennen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es läuft beim Spiel des Jahres, wer da die Jury ist und wie da bewertet wird und keine Ahnung, aber ich finde, die machen ihren Job schon ganz gut, ja. Und das ist auch so ein Preis, den kennt ja auch irgendwie jeder. Also der Spiel des Jahres wird von dem Verein Spiel des Jahres gemacht. Das ist ein spezieller Verein, der sich darum kümmert. Nur so eingeworfen. Und, Die Jury besteht aus Journalisten, die über Brettspiele publizieren. Jetzt muss ich ganz kurz einwerfen, ich habe letztens mit einer Gruppe sehr aktiver Brettspieler gesprochen und die haben gesagt, ja, Spiel des Jahres kennen wir, ignorieren wir grundsätzlich, das ist sowieso alles von den Verlagen gekauft, die reichen sich das gegeneinander weiter, die bilden sich da lieber ihre eigene Meinung und haben da Vorbehalte. Also nicht, dass ich das jetzt unterschreiben könnte oder irgendetwas Genaueres wüsste, ich sag nur, es gibt auch offensichtlich auch Brettspielgruppen, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen. Beim Spiel des Jahres habe ich es auch schon gehört, aber ich habe auch noch nie irgendwie auch nur den Hauch eines Beleges dafür gehört. Geschweige denn irgendwie auch nur ein gründbares Gerücht oder Name, der da jetzt konkret mit verbunden ist. Also ja, natürlich wird auch über diesen Preis schlecht geredet, aber das scheint einfach dazu zu gehören, wenn man einen Preis verleiht. Was fällt euch denn noch ein, Martin? Was hast du denn für einen Preis? Also mein persönlicher Favorit, wo ich mich auch schon mal beworben habe, ist der One-Page-Dungeon-Contest. Den finde ich sowohl als aus potenzieller Teilnehmerperspektive als auch aus Zuschauer, in Anführungsstrichen, Perspektive total super. Ist halt ein Wettbewerb. Alle, die mitmachen, denken sich irgendein Abenteuer, irgendein Dungeon aus, nicht Rollenspiel-systemspezifisch, also das kann Science-Fiction sein, das kann Fantasy sein, das kann irgendwas sein, und versuchen das auf einer A4-Seite unterzubringen. Da kommen teilweise super kreative Sachen bei rum. Da kommen teilweise so wunderschön gezeichnete Sachen bei rum. Und teilweise auch sehr einfache und sehr primitive Sachen bei rum. Das ist sehr, sehr durchmischt, weil kann halt jeder teilnehmen. Ne? Die Jury wählt halt davon die Besten aus. Aber es kommen alle in eine Shortlist, wo man halt auch dann sie alle angucken kann. Und das ist super inspirierend. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich beworben. Das ist ja bei anderen Awards eigentlich nicht üblich. Sondern da wird ja eher so geguckt, so was gibt es denn generell? Und bei den Annies auch, oder? Wollte ich gerade sagen, ich glaube, da reicht man selber ein. Da wird man nicht gefragt, da reicht man, glaube ich, selber ein. Zum Beispiel den Deutschen Computerspielpreis, da muss man auch einsenden. Vielleicht kann uns Carsten ein bisschen erhellen. Wie funktioniert denn das beim Deutschen Rollenspielpreis? Erzähl uns mal was. Ich kann euch erzählen, wie es beim Deutschen Rollenspielpreis ist, aber tatsächlich habe ich das Prozedere bei den Annies geklaut. Insofern kann ich nur bestätigen, was Annika da gesagt hat. Es ist bei den Annies und damit beim Deutschen Rollenspielpreis zumindest noch so, dass die Verlage nominieren, indem sie eben eine bestimmte Anzahl an Exemplaren des Werkes, das sie nominieren wollen, an die Organisationen oder an die Jury verschicken. Das ist in beiden Awards noch erweitert dadurch, dass mit Zustimmung des Verlages auch jeder andere nominieren kann, der an dem Werk mitgewirkt hat. Wenn ich also jetzt zum Beispiel Autor eines Rollenspielbuches bin oder Grafiker oder irgendeinen anderen Beitrag dazu geleistet habe, dann kann ich auch nominieren. Ich kann die Bücher selber kaufen, müsste mir dann die Zustimmung des Verlages holen und könnte dann diese Nominierung auch vornehmen. Das ist zwar formal für den Deutschen Rollenspielpreis auch so, aber ich glaube, das ist nicht besonders lebensnah, dass das jemand tatsächlich macht. Ich muss am Projekt mitgearbeitet haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich zum Beispiel jetzt blind gegriffen, gerade in den Schrank geguckt, See Dracula, Tieranwälte, Tanzrollenspiel, stehe ich total drauf, ich kaufe das jetzt einfach 10-mal, schicke das der Jury und habe aber damit persönlich nichts zu tun, dann gilt das nicht. Dann geht das nicht, genau. Wie funktioniert es dann weiter? Dann kriegt die Jury das geschickt und muss das bewerten. Wenn muss wir jetzt bewerten, über den Deutschen Rollenspielpreis reden, dann geht das so, dass das im Moment erstmal alles an den netten anderen Carsten, den Carsten, den man als Organisator des Nordcons kennt, geht, der freundlicherweise sich da um den Versand kümmert und die Kosten schultert und dann da große Pakete draus schnürt, die dann an die Jury versendet werden. Ja, so ist das dann. Und habt ihr irgendwie so ein Limit, so nach dem Motto, wenn die ersten, nach den ersten 10 Einsendungen ist irgendwie Schluss oder ist das Open End? Das Paket wird einmal versendet, weil es ja eine Nominierungsfrist gibt. Das heißt, ich fordere dann die Verlage, einfach auch um sicher zu gehen, dass jeder das mitkriegt, dass es den Preis gibt, dann nochmal auf und sage, hallo, jetzt ist Nominierung für den neuen Rollenspielpreis dieses Jahr, möchtest du was einsenden? Und manchmal muss man auch nochmal hinterher telefonieren, wenn Leute auf den Brief nicht geantwortet haben. Manchmal stellt sich so ein bisschen die Frage, vor allem bei kleinen Verlagen, ich habe jetzt gar keine ISBN da drauf, darf ich das trotzdem einsenden? Solche Sachen müssen eben geklärt werden und dann kommen die alle peu à peu beim anderen Carsten an und der packt dann da die dicken Pakete raus und verschickt sie an die Jury. Also du meinst kleine Verlage, sowas wie Selbstverlage oder so, bei ganz kleinen Rollenspielen, keine Ahnung, über Kickstarter finanziert, knapp geschafft, irgendwie trotzdem rausgebracht, sowas in die Richtung. Ja, es gibt ja auch tatsächlich da draußen Leute, die einfach irgendwie ihr eigenes Geld in die Hand nehmen und irgendwie mal 100 Exemplare drucken und damit dann von Con zu Con tingeln und dort irgendwie die Leute erst mit einem Probespiel davon überzeugen, dass das toll ist und ihnen dann hinterher das Regelwerk verkaufen. Das heißt, solange es irgendwie kaufbar ist, kann man dabei sein. Genau, also die Grundidee beim Deutschen Rollenspielpreis dahinter steckt, ist eben, dass es ähnlich wie beim Gratis Rollenspieltag, also die Wunschvorstellung, die ich damit verbinde, ist, dass jemand in diesen Laden geht, da sieht, oh, dieses Buch hat den Rollenspielpreis gewonnen, das kann ich jetzt mitnehmen und meinem Sohn schenken. Ja, so. Eigentlich ist die primäre Leistung des Awards so eine Art Orientierung von jemandem, der nicht aktiv in der Szene ist oder nicht mehr. So sehe ich das zumindest mal beim Spiel des Jahres. Die machen das ja ganz grandios. Für Omi, die gehört hat, der Sohnemann spielt gerne Brettspiele. Oder für Mutti, die sich überlegt, was kann ich denn meinem Kind als erstes Brettspiel schenken? Für die ist das super. Ob das funktionieren kann für die Rollenspiel-Ecke, da bin ich noch nicht vollständig überzeugt davon. Denn ich glaube, dass der Vertriebsweg über die Läden, der ist ja ein, sagen wir mal, ist sicherlich kein Wachstumsgeschäft im Moment. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das immer noch so der Punkt, wo man als Nichtspieler irgendwie drüber stolpern kann. So toll manche Online-Läden sein mögen, da geht man jetzt nicht hin und schmückert mal im Buch. Also die gewinnen keine neuen Rollenspieler mit ihrem tollen Service. Das macht schon irgendwie noch der Laden in der Stadt. Und wenn man dem irgendwie dabei helfen kann, dann ist das doch ein großer Erfolg. Lass mich da nochmal nachhaken. Ist das auch der Grund, warum ihr das macht? Oder anders gefragt, warum macht ihr das Ganze überhaupt? Warum machen wir das? Ja, eigentlich steckt dahinter, dass, also für die, die sich mit dem Thema nicht so beschäftigt haben, ich rede hier die ganze Zeit über wir. Wir sind in dem Fall eigentlich vor allem Moritz und ich, die zusammen den Gratis-Rollenspieltag gemacht haben. Und beim Deutschen Rollenspielpreis muss man unbedingt auch noch Dirk Remicke erwähnen, der mich da unglaublich großartig unterstützt auf Seiten der Jury. Aber eigentlich ist die Keimquelle des Ganzen sind eben Moritz und ich. Wir haben irgendwann beschlossen, dass wir den Gratis-Rollenspieltag machen. Also eigentlich hat Moritz das beschlossen und ich habe mich dann drangehängt und gesagt, guck mal, Moritz, lass mich mal das machen. Dann kannst du dich um den anderen Krams kümmern. Und irgendwann saßen wir dann eben auf dem FeenCon zusammen und haben darüber diskutiert, dass das mit dem Gratis-Rollenspieltag jetzt ja irgendwie so läuft und haben uns gedacht, ja, aber weißt du, was der Szene noch fehlt? Ein Rollenspielpreis. Ja, und so kam das dann. Und während eben Moritz beim Gratis-Rollenspieltag sozusagen das Gesicht nach draußen ist und sicherlich auch den größten Teil der Arbeit macht, haben wir das eben beim Rollenspielkreis umgekehrt, beim Rollenspielpreis umgekehrt und da mache ich die Hauptarbeit und Moritz unterstützt dann im Gegenzug. Aus sozusagen Idealismus. Ich meine, es ist ja ein mega Verwaltungsakt. Aber hallo, der einen ordentlich Lebenszeit und Schweiß kostet. Das klingt auf jeden Fall sehr anstrengend. Ja, vor allem an so einem warmen Tag wie heute, ne? Also man muss vielleicht für unsere Hörer sagen, während wir hier in unseren hoffentlich klimatisierten Zimmern sitzen oder zumindest im halbwegs kühleren Bereich des Hauses. Du träumst so nachts. Herrscht draußen wirklich brüllende Hitze. Okay, das heißt, ihr habt gesehen, dass dieser Rollenspielpreis, also ein deutscher Rollenspielpreis der deutschen Rollenspielszene noch fehlt. Wie hat denn die deutsche Rollenspielszene den deutschen Rollenspielpreis so angenommen? Wie habt ihr denn irgendwie so den deutschen Rollenspielpreis wahrgenommen in eurer rollenspielerischen Umgebung, das Feedback darauf? Ich habe ja jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen natürlich Recherche betrieben. Ach, Annika ist auch befangen, weil der Deutsche da mitgemacht hat. Nein, hör mal, er hat zwar mitgemacht, aber ich durfte ja nichts wissen. Also von daher, ich war quasi Nichtwisserin. Eigentlich. Echt, der hat sich dann sein Kämmerlein eingeschlossen. Ja, er hat gesagt, er darf nichts sagen und was weiß ich. Also ich habe das alles nur am Rande mitbekommen und jetzt, nachdem ich den Roger gestern mal so ein bisschen auf dem Zahn gefühlt habe, einfach ein paar Infos zu kriegen, also keine dreckigen Geheimnisse oder so, bin ich vielleicht auch ein bisschen schlauer. Aber ich habe mich da gestern durch, wie ich schon gesagt habe, im Vorfeld durch 17 Seiten Tunnelorn-Thread geackert. Das hast du fast gequält gesagt. Ja, ne, es war ja eigentlich keine wirkliche Quälerei. Also ich meine, gut, bei der Hitze vielleicht schon, aber das sind, wie soll ich sagen, sehr gemischte Kritiken ja auch gewesen. Und teilweise teile ich die Ansichten auch. Also da fängt es dann ja schon an, ne, warum ist es kein Publikumspreis, sondern nur ein Jurypreis? Der Preis ist nichts wert, wenn es kein Publikumspreis ist. Und da gibt es dann eben aber auch einige, die sagen, ja, wir wollen gar keinen Publikumspreis, weil den haben wir schon. Ein Publikumspreis spiegelt auch eigentlich immer nur das wider, was sowieso viel gespielt wird. Was war denn so die krasseste Reaktion, die du gelesen hast? Lass mich mal kurz überlegen. Oh, schwierig. Also viele bemängeln die Transparenz. Also da geht es dann darum, dass einige sagen, ja, wie wird die Jury überhaupt ausgewählt? Nach welchen Kriterien wird er geurteilt? Warum gibt es zum Beispiel keine öffentliche Nominierungsliste? Keine Ahnung, auf der Internetseite steht ja nichts, man wird ja nicht informiert, viel zu wenig PR, keine Bekanntmachung irgendwie in den Medien. Ich habe vom Deutschen Rollenspielpreis noch nie was gehört. So war dann der Tenor teilweise in den Posts, die ich da so gelesen habe. Martin, wie war das bei dir? Wie hast du vom Deutschen Rollenspielpreis erfahren und wie ist der so in deiner rollenspielerischen Umgebung aufgenommen worden? Den Deutschen Rollenspielpreis kennt man halt tatsächlich als, ja, also ich habe ihn halt immer so wahrgenommen als Jurypreis, praktisch als Alternative zum RPC Award und bin persönlich ein recht großer Fan vom Konzept und auch vom Konzept des Jurypreises. Erzähl mal, warum du ein Fan eines Jury Awards bist. Ja, das Problem ist eben mit Publikumspreisen, finde ich, ist der Massengeschmack ist natürlich immer sehr auf Sichtbarkeit ausgelegt. Und ich bin auch zum Beispiel bei Computerspielen, bin ich ein absoluter Indie-Spieler. Ich spiele Spiele, die viele Leute, also wo viele Leute nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Und das ist beim Rollenspiel, denke ich, häufig auch so, dass man halt Juwelen irgendwo findet, die vielleicht irgendjemand irgendwo in irgendeiner Ecke produziert hat, aber die halt nicht irgendwie von so groß beworben werden und da gar keine Chance haben, groß Sichtbarkeit zu erzielen. Und genau für sowas, finde ich, braucht man solche Awards. Sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, DSA ist am besten, um auch mal beim Publikums-Award zu bleiben und das halt alle 2 Jahre zu machen, das, finde ich, bringt niemandem was, außer vielleicht den Machern von DSA, aber selbst da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin auch generell beim Massengeschmack immer so ein bisschen kritisch in fast allen Hinsichten. Wenn man sich nur mal anguckt, irgendwie die Top 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten bei IMDb, da könnte man kotzen. Insofern. Ist Avatar dabei? Natürlich. Avatar ist dabei, aber auch Transformers 3, glaube ich. Ach, du liebe Zeit. Also da. Das ist immer mein Gegenargument, wenn Leute sagen, ja, aber das ist doch so beliebt. Ja, Transformers 3 ist auch beliebt. Das heißt, es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Qualität, die bei so einem Preis bewertet wird. Ne? Wahrscheinlich nicht in allen Medien. Also wir haben uns über das Spiel des Jahres unterhalten Und ich glaube, bei Brettspielen ist, da Brettspiele eigentlich nur aus Gameplay bestehen, ist, glaube ich, die Qualität der sehr direkter Faktor. Aber bei sowas wie Rollenspielen sind natürlich auch Geschmacksfragen, aber eben auch Stilsachen dabei. Ich meine, breche ich jetzt mit alten Traditionen auf? Mache ich jetzt irgendwie was ganz Neues? Weiß ich nicht, bin ich jetzt Fiasko oder bin ich nur eine weitere Abwandlung vom D&D? Also da glaube ich, muss man aufs Medium auch achten dann wieder. Aber tatsächlich, bei so einem Publikumspreis wird dann halt eher so der persönliche Geschmack und was man so kennt und so mag, also so eine Art Branding belohnt und prämiert. Und bei einem Jurypreis, also ist jetzt nur eine Zusammenfassung von deinem Punkt, würde dann halt die Wahrscheinlichkeit bestehen oder die Wahrscheinlichkeit deutlich höher sein, dass auch irgendwie so ein Indie-Produkt mal auf der Preisliste landet. Habe ich das richtig Also da hast zusammengefasst? du, da, das hast du besser formuliert als ich. Ja. Ach so, aber okay. Jetzt sage ich einfach mal, jetzt sage ich einfach mal knallhart: Gewinner des Deutschen Rollenspielpreises waren Splittermond, Nachtwache für das Lied von Eis und Feuer und The Genesis. So. Und ich würde sagen, keins davon ist irgendwie wirklich Indie. Bei The Genesis können wir sich jetzt irgendwie streiten oder so, aber das ist halt Was zwei denn Leute. theoretisch möglich, Dirk? Ach so, gut. Es hat auch ein echtes Indie auf die Nominierungsliste geschafft, ne? Indiepachin von Ludus Leonis. Das ist Stimmt. also sehr viel Indier kann man eigentlich im deutschsprachigen Raum, glaube ich, nicht werden. Das stimmt. Das ist richtig. Crowdfinanziert, einzelner Mensch, kein Verlag im Hintergrund. Trotzdem toll. Ja, das ist prinzipiell richtig. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, die Nominierungslisten sind ja gar nicht öffentlich. Also bringt es Ludolionis eigentlich, zumindest nach der eigentlichen Art, wie dieser Preis funktioniert, der Deutsche Rollenspielpreis, nischt auf der Nominierungsliste zu sein. Außer, dass wir ihn jetzt erwähnt haben, dass das so war. Warum macht ihr das? Warum veröffentlicht ihr keine Nominierungslisten, wie bei anderen Preisen üblich? Im ersten Jahr wollte ich schlicht und ergreifend, bin ich davon ausgegangen, dass sich nicht alle Verlage beteiligen möchten. Und wollte sozusagen jedem die Möglichkeit lassen, ohne Gesichtswahrung mitzumachen nächstes Jahr. Deshalb habe ich die Nominierungsliste da nicht veröffentlicht. Das war aber da alles noch ziemlich aus der Hüfte geschossen. Beim nächsten Jahr habe ich dann die Verlage gefragt: Würdet ihr mir empfehlen, die Nominierungsliste zu veröffentlichen oder nicht? Und die Leute, die darauf geantwortet haben, was irgendwie ein bisschen über 50% der Angeschriebenen waren, haben gesagt: Ja, wir empfehlen dir, veröffentliche sie nicht. Gut. Habe ich dann gemacht. Dann war ich jetzt irgendwie in den letzten Monaten, habe ich auch nochmal versucht, mit den Menschen, die in den Rollenspielverlagen für sowas zuständig sind, jeweils mal im 1-zu-1-Gespräch so ein bisschen ihre Haltung zu dem Rollenspielpreis zu ergründen und vielleicht auch noch die Informationen so ein bisschen genauer an die Entscheidungsträger in den Verlagen heranzutragen, was wir uns dabei denken, warum wir das machen, wie es denn genau läuft. Und da habe ich gehört: Weißt du, ich bringe mehr als ein Produkt raus pro Jahr, dass es in die Kategorie reinkommt. Wenn ich jetzt eins nicht nominiere, dann heißt das ja, traue ich dem Produkt nichts zu? Ist das so schlecht? Warum veröffentliche ich es dann überhaupt? Dann stoße ich eventuell den Hardcore-Fans damit sogar vor den Kopf, weil ich irgendwie von mein eigenes Produkt gar nicht erst nominiere. Auf der anderen Seite, es kann nur eins gewinnen. Warum sollte ich beide nominieren? Das fällt mir nur auf die Füße, egal wie ich es drehe und wende. Ich möchte mir ganz gerne selber die Kontrolle darüber erhalten, welches Produkt ich nominiere und welches nicht. Ja. Das ist sicherlich ein Argument, denn wir wollen ja niemandem damit schaden. Insbesondere nicht den Rollenspielverlagen, die uns mit Rollenspielen versorgen. Ja, das sind garantiert Ängste, die Verlage haben können. Ich halte das eher für ein schwaches Argument. Aber klar müsst ihr da erstmal auf die Verlage hören und da Überzeugungsarbeit leisten, dass das anders läuft. Trotzdem benachteiligt das ja, ich meine, auch das wird sicherlich im Interesse der Verlage liegen, benachteiligt das ja einige Independent Rollenspielschreiber, so wie Ludo, die dann halt eben nur auf der Nominierungsliste erscheinen. Gut, er hätte jetzt gewinnen können. Ich glaube, für viele ist ja auch ist schwer zu stemmen, dass man da ja gedruckte Exemplare. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind ja bisher nur gedruckte Dinge zugelassen, also keine PDFs. Ja, das ist richtig, denn also wenn wir nochmal sozusagen an diesen Grundgedanken uns zurückerinnern, nicht? Also der Gratis-Rollenspieltag ist ja eine Initiative gewesen, um Läden zu befördern, nicht? Also man stellt irgendwie den Rollenspielläden kostenloses Promomaterial zur Verfügung und versucht irgendwie möglichst viel Remi, Demi und Wirbel zu machen, damit die Leute auch tatsächlich an dem Tag in den Laden gehen, weil sie wissen, ich kriege was umsonst. Und für den Laden damit verbunden die Hoffnung, erstens, der weiß, dass es mich gibt. Und zweitens, wenn er schon mal da ist, lässt er ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld da. PDFs sind von ihrer Natur her nicht über Rollenspielläden vertrieben. Es muss im Laden erhältlich sein. Also ich lasse es nur zu, wenn ein Rollenspielladen es vertreiben kann und damit seinen Profit machen kann. Ob das für immer und ewig so zeitgemäß ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Also ich muss natürlich man muss natürlich jetzt einräumen, dass PDFs im Moment schon einen beträchtlichen Teil des Marktanteils ausmachen. Aber wenn man sagt, okay, die möchte ich auch bepreisen, hat man neben einer ganzen Latte von organisatorischen Problemen natürlich auch irgendwie einen anderen Fokus. Das heißt, der deutschen Rollenspielszene fehlt eigentlich ein PDF-Preis. Annika, Martin, wollen wir nicht. Ja, aber dann, das heißt ja dann, der deutsche Rollenspielpreis hat es eigentlich zum Ziel, dann, ich sag mal, das Rollenspiel in den Läden weiter zu verbreiten? Das wäre jedenfalls ein tolles Ziel, nicht? Aber vielleicht sollten wir generell auch mal darüber sprechen, was denn so ein Preis, und zwar mal ganz unabhängig davon, welchen wir als Maßstab nehmen, man könnte ja selbst bis zu den Oscars gehen, eigentlich für eine Funktion hat. Ganz genau, das würde ich total gerne tun. Also ich würde sagen, ich habe mir da auch ein paar Gedanken drüber gemacht, die letzte Woche als Vorbereitung. Ich würde sagen, derjenige, der den Preis erhält, erhält damit natürlich also Prestige und Öffentlichkeit als Belohnung für das, was er getan hat. Das habe ich hier gerade schon gesagt. Manchmal sind die Preise, haben einen Preisgeld, dann gibt es ein Zusatzeinkommen. Das ist vor allem im Romanbereich irgendwie wichtig. Dann ist es natürlich irgendwie Werbung für das eigene Projekt. Also es generiert Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, darüber hinaus für das Medium selber, das ist jetzt natürlich bei den Oscars deutlich weniger wichtig als beim Rollenspielen zum Beispiel, es generiert Aufmerksamkeit für das Medium an sich und gleichzeitig so eine Aura von besonderer Seriosität. Vielleicht ist das für den Rollenspielbereich noch irgendwie interessant. Was meint ihr? Also ich glaube, vieles, was du schon gesagt hast, sehe ich wohl auch so. Schön fand ich eine Äußerung, wenn es jetzt um Publikumspreis ginge, haben einige gesagt, sie finden es schön, wenn sie den Produkten einfach so ein bisschen Anerkennung zulassen kommen können, die sie eben gerne spielen. Ne? Also einfach um die Entwickler, die Illustratoren, die Macher dahinter einfach zu ehren, so ein bisschen Anerkennung. Das fand ich einen schönen Grund. Ne, sehr selbstlos. Klar, natürlich spielt da auch eine gewisse finanzielle Geschichte eine Rolle, dass man dann mehr von den Produkten absetzen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich bis dato auch nie so für Awards interessiert. Also ich kannte auch wirklich nur Spiel des Jahres, der für mich eine gewisse Rolle spielt, weil ich eben auf Messen unterwegs bin oder genauer gesagt eben auf der Spielemesse in Essen dann. Und das wäre schön, wenn es der Deutsche Rollenspielpreis auch so weit bringen würde, aber da haben wir ja schon im Vorfeld drüber geredet, dass das wahrscheinlich etwas schwierig wird. Bei mir war das ganz ähnlich. Also ich habe Awards, nehme ich halt weitestgehend peripher wahr, also in Bereichen, in denen ich mich relativ gut auskenne, wie zum Beispiel beim Rollenspielen, brauche ich das einfach für mich nicht. Also ich habe die drei Bücher, die awarded wurden, im Schrank und ich habe sie auch gelesen und ich habe eins davon sogar rezensiert. Entsprechend ist das halt, ich habe mich trotzdem gefreut, dass diese Bücher nominiert wurden. Anders als zum Beispiel, würde ich sagen, jetzt bei den Oscars, wenn man das vergleicht, was total gemein ist, ich weiß, da, die gucke ich mir gerne an, einfach für das Event. Und das gibt's ja halt irgendwie bei einem einfachen Award in Deutschland natürlich nicht. Martin? Ich glaube, ich bin da ähnlich wie du, Dirk. Ich nehme die meisten Awards eher peripher wahr. Selbst die Oscars sind mir eigentlich immer relativ egal. Ich finde Darkhold nicht so wahnsinnig spannend und weiß, dass die Oscars großteils, zumindest in den wichtigeren Fondskategorien, sehr politisch vergeben werden, also politisch innerhalb von Hollywood. Der deutsche Film ist immer der Kriegsfilm. So. Ja, genau. Das ist nicht so mein Ding. Bei Rollenspielen ist es tatsächlich so, dass ich sowas wie die Annies und sowas tatsächlich dann auch angucke. Wer hat da gewonnen? was ist da so, ist da was für mich interessant bei? Und da ist es für mich dann wirklich einfach ein Faktor von, sehe ich Dinge, von denen ich vorher noch nichts gehört habe? Ist da irgendwas für mich neu bei? Könnte es mich interessieren? Das ist für mich halt dann durchaus ein Aufmerksamkeitsschaffer. Okay, dass man sich vielleicht dann das eine Indie-Ding, was man irgendwie, was einem durch die Finger geglitten ist dieses Jahr, was man nicht wahrgenommen hat, dann doch noch auf den letzten Drücker irgendwie mitkriegt und sich dann vielleicht doch noch anschaut. Also das sind alles so Dinge, die schon sehr bekannt sind. So, man erhält nicht so einen Blick über den Tellerrand, sag ich mal. Dafür ist der Deutsche Rollenspielpreis jetzt eher nicht so, aber das will er ja auch gar nicht. Moment, jetzt muss ich dir aber rein. Wir erhalten keinen Blick über den Tellerrand. Ja, okay. Ne? Ja. Der typische DSA-Spieler vielleicht schon. Ja, ja, das denke ich auch. Wir sind da nicht die Zielgruppe. Die Spieler, also die ich sag jetzt mal, die Community an sich hat ja mit dem Deutschen Rollenspielpreis nix am Hut, weil es ist ja ein Jurypreis. Ja, kann man so sagen. Die Community war ja dann durchaus sehr kritisch. Also es ging ja nicht nur über das Tunnelon, sondern auch über Google+ und unter irgendwelchen Hashtags, die sich einige Leute da ausgedacht hatten, weil es so schick ist. Ja, die hätten lieber was anderes gehabt. Vielleicht sollten wir da nochmal auf die Community-Kritik eingehen, die ja teilweise dann doch recht, ich sag's mal vorsichtig, zickig formuliert war. Oder? Kann beide Seiten gut verstehen. Also ich sag mal, erstmal haben wir schon den RPC-Award und es ist auch schwierig, so viele Meinungen unter einen Hut zu kriegen. Ich fände es schon cool, wenn die Community in irgendeiner Art mit eingebunden wird, weil ich sag mal, das ja auch immer so ein bisschen mehr Akzeptanz einfach in der Öffentlichkeit schafft, als wenn dann die Community einfach ausgeschlossen wird. Aber dann extra Publikumspreis. Ich glaube, das ist das genau darum, worum es geht. Also die sich öffentlich geäußerten Teile der Community haben sich ebenso geäußert, weil sie sich auf den Fuß getreten und, wie Annika richtig sagt, ausgesperrt gefühlt haben. Da ist dann eine Jury, man hat keinen Einfluss darauf, wie diese Jurymitglieder zusammenkommen und diese, man weiß vielleicht gar nicht, wer diese Jurymitglieder sind, vielleicht kann man die eine oder andere Nase auch nicht leiden und die entscheiden dann über ein Spiel und sagen einem dann, das ist ein gutes Rollenspiel. Also immerhin Leute mit Ahnung. Eben auch zutrauen, dass sie objektiv neutral urteilen können, soweit es eben möglich ist, wird der Jury beim deutschen Spiel des Jahres ja auch zugetraut. Warum sollte das also nicht funktionieren? Und so ein Publikumspreis hat halt das große Problem, dass halt sehr viele Leute einfach Sachen als Sieger haben wollen, halt, obwohl sie die anderen alle gar nicht kennen. Ja, da geht es sehr viel mehr um Fantum und generell Grabenkämpfe innerhalb des eigenen Hobbysbereichs. Also da wird ja, wenn du halt einen Publikumspreis hast, dann kannst du zwar sagen, das soll das beste Rollenspiel sein, da musst du natürlich best, ich als alter Germanist muss erstmal definieren. Also ich denke, wenn man wissen will, was am meisten gespielt wird, dann muss man ja auch nur in die Communities gucken und da einfach mal eine Frage stellen. Klar. Ne? Also man kriegt ja immer qualitativ hochwertige Auskunft oftmals. Nur sind ja sehr viele Leute unterwegs, die sich schon lange in der Szene bewegen und so, und da kriegt man eigentlich immer gute Antworten. Aber das kann man auch eigentlich an den Verkaufszahlen ablesen. Da brauche ich keine Award für, jetzt mal böse formuliert. Nee, ist auch so. Jetzt habt ihr den armen Carsten aber mehr oder weniger gemutet, indem wir jetzt Man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt auch Punkte, die wirklich für so einen Publikumspreis sprechen. Und einer von denen ist eben etwas, was sicherlich die berechtigteste Kritik am Deutschen Rollenspielpreis ist. Es ist erstaunlich einfach, dafür Werbung zu machen. Weil nämlich alle sozusagen mit dahinter stehen. Wenn ich mir jetzt also zum Beispiel den RPC-Award angucke, dann und da nominiert sich in irgendeiner Form ein Produkt, dann hat der Verlag ja ein Interesse daran, unglaublich darauf rumzureiten, dass es diesen Award jetzt demnächst geben wird und dass sein Produkt nominiert ist, weil er ja seine Fans auch da hinschieben will. Klar. Mhm. Er möchte nämlich auf seiner Website die Leute dazu kriegen, dass die jetzt dahin gehen, wo sie voten können und dann dahin gehen und für sein Produkt stimmen. Und damit kann man natürlich irgendwie ein gewisses Maß an Welle erzeugen, wenn nämlich quasi alle relevanten Hersteller in der Szene gleichzeitig anfangen, auf so einen Preis hinzuweisen, dann ist das ja irgendwie was ganz Feines. Und sogar die Verschwörungstheoretiker, die ja grundsätzlich immer behaupten, alles sei komplett immer gekauft, und die sind ja bei einem Publikumspreis durchaus besänftigt. Hier habe ich die Rollenspielszene als solches damit jetzt in irgendeiner Form vorangebracht. Und ich, an der Stelle sehe ich eben irgendwie so ein bisschen, naja, wir haben jetzt irgendwie einen ordentlichen Wirbel gemacht, aber haben wir Neukunden generiert? Nein, denn das ist ein szeneninternes Ding gewesen. Wir haben eigentlich, wenn man es ganz hart sagt, Marktstrukturen verfestigt. Die, die im Moment irgendwie die Welle oben schwimmen, die kriegen jetzt noch irgendwie einen Punkt, mit dem sie werben können. Wer es nicht auf Platz 1 geschafft hat, der hat das jetzt eben nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, seine Berechtigung hat, solche Preise zu machen. Aber ich glaube auch, dass wir mit dem RPC Award schon einen ziemlich professionell gemachten Preis in der Richtung haben. Diese Sachen, die du da ansprichst, die habe ich ja durchaus auch gelesen auf diesen 17 Seiten. Ein interessanter Vorschlag war, die von der Community wählen zu lassen. Also als Einbindung der Community in den Deutschen Rollenspielpreis. Also dass die Juroren da reingewählt werden. Genau. Oder eben zwei extra Juryposten zu stellen zu den Juryposten, die ohnehin schon besetzt werden. Und das wären dann zwei Plätze, die dann quasi von der Fangemeinde vergeben werden können. Also quasi Vertreter aus dem Volk, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe mir ja gleichzeitig auch die Frage gestellt, wonach wird denn die Jury eigentlich ausgewählt, Carsten? Also damit stellst du mir natürlich eine Frage, auf die ich gar nicht so besonders scharf war. Denn im Moment bestimmt mich die Jury im Wesentlichen eigentlich autokratisch. Das heißt, ich spreche Leute an, von denen ich glaube, dass sie mehr vom Rollenspiel verstehen oder zumindest mal von einem Ausschnitt des Rollenspiels verstehen als ich. Wenn wir jetzt also zum Beispiel mal an einen der ersten Juroren denken, Oliver Hoffmann, der ist Verlagsleiter von Feder und Schwert. Das war auch schon, als das noch ein Rollenspielverlag war. Er hat Engel geschrieben. Da habe ich mir gedacht, okay, also der kann die Autorenperspektive ein bisschen beurteilen, aber was ich eigentlich spannend an ihm fand, ist, der hat einen Rollenspielverlag geleitet. Der wird also Erfahrung damit gesammelt haben, wie kriege ich die Dinger eigentlich beworben, wie kriege ich sie zum Kunden. Der sieht also an den Punkten, wo die Leute ihre Kompromisse machen, viel klarer als ich. Oder Dirk Remmicke zum Beispiel, weil der jahrelang einen Rollenspielladen in Hannover betrieben hat und damit jemand ist, der Rollenspiele tatsächlich aktiv verkauft hat und Beratung am Kunden gemacht hat. Und ich versuche jedes Jahr eine Jury zusammenzustellen, die eben aus verschiedenen Perspektiven und Bereichen kommt und da ihre Expertise einbringt. Und ich versuche natürlich auch die Juroren durchzutauschen, um das, also bisher sind das immer Leute gewesen, die das Rollenspielgeschäft in der Regel schon hinter sich gelassen hatten. Also wie zum Beispiel Oliver Hoffmann, dessen Verlag eben heute keine Rollenspiele mehr herausbringt und erst in jüngster Zeit irgendwie wieder in das Sekundärgeschäft eingestiegen ist. Da habe ich also Leute genommen, die auch nicht irgendwie an den Verlag dran getackert sind. Wenn ich jetzt also hinginge und sagen würde, okay, ich lasse alle oder einen Teil der Juroren vom Publikum bestimmen, dann würde sich dann zwar das Publikum vielleicht auch im Klaren sein. Die würden sagen, okay, ich finde den aber so super, das ist mir egal, dass der starke wirtschaftliche Interessen zugunsten eines Verlages hat oder den halte ich für so seriös, dass er da nicht drüber nachdenkt. Aber der Adressat des Preises, also wenn wir jetzt nochmal wieder rangehen an den, der im Laden steht und sich fragt, ich möchte ein Rollenspiel kaufen für meine Kinder, welches ist denn das Beste? Der weiß das natürlich nicht, wie diese Juroren zustande gekommen sind. Aber das zweite und stärkere Argument ist, dass ich eigentlich die Nachteile eines Publikumspreises mir doch hintenrum eigentlich nur wieder ins Boot hole. Wenn ich meine Juroren über eine Abstimmung der engeren Szene bestimme, nämlich also der Leute, die sich dafür interessieren, das Rollenspiel mit den größten Fans bestimmt dann auch die Juroren, die dann Dinge toll finden, die dieses Spiel am besten kann. Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, wo wir uns den Umweg über die Jury auch ein bisschen sparen könnten. Dann gibt es ja zumindest immer noch die Möglichkeit, die Jury ausreichender vorzustellen. Also klar, wir leben in Zeiten des Internets und Google ist dein Freund und eigentlich müsste das jeder bedienen können, aber trotzdem wäre es ja ein schöner Service von Deutschen Rollenspielpreis, also von dir oder von Mitarbeitern, die einfach die Juroren ein bisschen effektiver vorstellen. Ich glaube, letztes Jahr gab es, Annika hatte das in der Vorbereitung erzählt, letztes Jahr gab es so Video-Interviews oder sowas. Warum wurde das eigentlich mehr gemacht dieses Jahr? Das hätte vielleicht einige Kritiker auch irgendwie so gnädiger gestimmt. Die Jury ist vorgestellt worden, im Sinne von, dass es einen Text dazu gibt, wer ist wer und was zeichnet ihn aus. Der Text ist allerdings relativ knapp gehalten. Letztes Jahr sind wir noch ein bisschen weitergegangen und haben sozusagen ausführlichen Fragebogen, haben dazu Interviews gemacht, Mia Steingräber hat letztes Jahr dann sogar ein Video aufgenommen und diese Fragen sozusagen in die Kamera beantwortet. Andere haben den Text sozusagen schriftlich ausgefüllt und mir gegeben, damit ich ihn auf die Website stellen kann. Das hat aber relativ wenig Feedback gebracht. Ich glaube, dass wir da wieder an der gleichen Situation sind, die du jetzt schon wieder, die du eben erwähnt hast. Das ist spannend für die Falschen. Wenn du das mal beim Spiel des Jahres anguckst, da sagen sie über die Jury auch nicht so wahnsinnig viel. Man muss sehr, sehr tief auf der Website herumklicken, bis man rausgefunden hat, wer in der Jury ist. Und dann lernt man über den ja, der schreibt hauptberuflich eben über Brettspiele in irgendwelchen Zeitungen. Das qualifiziert ihn. Die Wirkung des Preises adressiert wiederum Leute, denen das eigentlich relativ egal ist, wer jetzt genau in der Jury sitzt. Und die Leute, die sich dafür interessieren, wer in der Jury sitzt, die werden sich von dem Preis nicht leiten lassen. Klingt einleuchtend. Die Frage ist, ob man nicht grundsätzlich irgendwie die Rollenspielprofis mit ins Boot holen müsste. Schließlich ist das ja die Ecke, aus der du für den Preis die Kritik einstecken musstest. Und die war ja auch, können wir gerne mal drüber reden, die war ja auch teilweise recht saftig. Ja, ich bin sicher, ich habe nicht mal alles mitbekommen, was da so an Kritik dazu geäußert wird. Ja, klar. Okay, lass uns auf ein paar Punkte noch ein bisschen genauer eingehen. Punkt 1, der aufgekommen ist, warum habe ich vom Deutschen Rollenspielpreis noch nichts gehört? Zitat, Ende. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Problem, das ich extrem ernst nehmen muss. Denn ich möchte natürlich, damit der Preis irgendwie was werden kann, dass er auch entsprechend präsent ist. Nun bin ich aber nicht der Spiel des Jahrespreis, wo die Zeitungen dann irgendwie Schlange stehen, um zur Pressekonferenz reingelassen zu werden, klar, sondern ich muss irgendwie für diese Aufmerksamkeit selber sorgen und das ist knifflig. Singen kann man das nicht. Da sind einfach so ein bisschen diese Filterblasen davor. Wenn du bei Facebook mit Leuten befreundet bist, die sich den Gratis-Rollenspieltag spannend finden oder den Rollenspielpreis spannend finden, dann hast du es mitbekommen. Wenn da nur Katzenvideos sind, dann siehst du nur Katzenvideos. Und das ist unglaublich schwer zu durchbrechen. Und wenn wir mal ganz fair sind, hat das übrigens auch das Spiel des Jahres, das ja sicherlich sozusagen der Mörderpreis ist, dessen die Bundesliga der Spielepreise, der hat das im zweiten Jahr übrigens auch nicht geschafft. Wie refinanzierst du dich denn? Ich refinanziere mich dadurch, dass ich arbeiten gehe. Naja, ich habe großzügige Unterstützer, der schon erwähnte Carsten, der da den ansonsten schmerzhaft teuren Versand macht, denn Bücher sind schwer und es sind jedes Mal, ist das eine große Kiste mit vielen schweren Büchern drin, dass er dafür sorgt, dass die Dinger sortiert, verpackt und versendet werden, das ist eine unglaublich große Hilfe. Und viele Rollenspielverlage haben den Rollenspielpreis unterstützt. Hatte ich die Kritik irgendwie dann persönlich getroffen, Carsten? Also, weißt du, ich habe in meinen jungen Jahren mal für eine Einrichtung gearbeitet, die einen Wissenschaftspreis verliehen hat, unter anderem. Und das war sozusagen ähnlich. Das war auch irgendwie immer schwierig, für den Aufmerksamkeit zu erringen, obwohl wir da solche Vorteile hatten wie einen Bundesverfassungsrichter in der Jury. Kritik gab es natürlich auch immer von allen Seiten und allen Enden. Das kenne ich also schon so ein bisschen. Aber klar, das ist nicht unbedingt angenehm. Als ich vom Nordcon zurückkam und war ich auf so eine Art Endorphin-High, weil ich fand, dass das wirklich sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist alles. Insbesondere hatten wir ja mit Werner Fuchs da und haben den einen Rollenspielpreis für sein Lebenswerk verliehen und das war für mich... Das fand ich auch sehr schön. Eine großartige Sache. Ich fand auch die Veranstaltung, in der wir das gemacht haben, das ist ja nicht mit am Sonntag erledigt worden, sondern am Samstag hatten wir da eine einstündige Veranstaltung, wo Lena Falkenhagen, die Werner Fuchs irgendwie auch schon unglaublich lange kennt, ihn eben interviewt hat zu seinem Leben und den DSA-Zeiten und im Anschluss haben wir dann habe ich dann den Preis überreicht. Das war ganz großartig und das war für mich definitiv auch einer der Höhepunkte des Nordcons und auch der Rest der Verleihung ist gut gewesen und ich sehe dann eben auch bei den Leuten, die die Preise entgegennehmen, dass denen das auch was bedeutet, also dass das irgendwie für die ein positives Gefühl gibt, dass die sich auch geschätzt fühlen in dem, was sie tun. Das war großartig und das dämpft es natürlich schon, wenn man dann irgendwie zurückkommt und dann liest man irgendwie erstmal von 20, 30 Leuten, wie scheiße das eigentlich alles ist. deckt sich nicht mit den eigenen Wahrnehmungen, aber hey, das dürfen die Leute natürlich und nach einer Stunde oder so kann man es auch wieder einordnen. Aber tief in meinem Inneren möchte ich schon, dass ihr mich alle liebt und toll findet, was ich so mache. Also reißt euch gefälligst zusammen. Annika, du hast ja im Vorfeld sehr viel in diesen Foren unterwegs, wo auch sehr viele kritische Stimmen waren. Du hast ja auch gesagt, du kannst viel dieser kritischen Stimmen nachvollziehen. Hast du dich jetzt ein bisschen zusammengerissen? Nein, Quatsch. Aber hast du vielleicht jetzt so ein bisschen mehr Infos über den Preis? Hast vielleicht deine Perspektive ein bisschen geändert? Also ich find's schön, ja, wenn es erreicht werden könnte, dass der Preis eben als solches angesehen wird, als eine Entscheidung für Leute, die nicht so tief drin sind oder für Leute, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, dass denen so ein bisschen die Entscheidung vielleicht leichter gemacht wird. Und das finde ich schon schön, ja. Also ich war anfangs auch ein bisschen verhalten. Ja, wenn es geschafft werden kann, damit so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Rollenspiel zu lenken und auf die Szene an sich, und dann finde ich das eigentlich nicht schlecht. Und die Szene ist ja auch nicht untätig. Sie hat ja auch selber sich dann einen eigenen Preis gemacht, also einen Tunnelorn-Preis, den es jetzt gibt oder der vorbereitet wird. Wie stehst du denn dazu, Carsten, dass jetzt also als Gegenbewegung zum Deutschen Rollenspielpreis ein eigener Preis existiert, ein Publikumspreis, in deinem Forum sogar? Natürlich bin ich als Arbeiter dort dem Forum gegenüber extrem loyal und finde es deshalb großartig. Ehrlich gesagt, ich sehe da wirklich kein Problem drin. Ich empfinde das als ein spannendes Experiment, weil damit ja vom Pyromancer, der das ja letztlich dann in die Hand genommen hat und das durchführt, und der übrigens ein Mensch ist, mit dem ich prächtig zurechtkomme, der absolut super ist, der nimmt jetzt ja sozusagen all diese Anregungen auf und guckt, was kommt denn eigentlich dabei raus, wenn man einen Preis macht, so wie das jetzt gerade in dieser Diskussion kritisiert wurde, wie ich es nicht mache. Also zum Beispiel eben durch eine Form der Abstimmung. Und das finde ich als erstens die Konturen meines Denkens sehr viel schärfender, als einfach nur darüber zu reden, warum ich irgendetwas doof finde. Denn wenn er es macht und es läuft, dann hatten die Kritiker und Vorschlagenden ja auch völlig recht damit, dass man es vielleicht so hätte machen sollen. Und aber ich sehe auch, der geht einfach in eine andere Richtung. Das ist ein wir Fans würdigen einen Produktpreis, der sozusagen irgendjemand auf die Schulter klopft und sagt, du hast das richtig gut gemacht. Das ist toll. Und ich finde das der Funktion des Tunnelorns extrem angemessen. Denn das sind alles Rollenspielfans. Und da kann man auch mal hingehen und sagen, übrigens, deine Arbeit verdanken wir unglaublich viel Spaß. Wir finden dich toll. Das tun wir nämlich ansonsten viel zu wenig. Da wird eigentlich in der Regel eher gemeckert, warum irgendein Verlag irgendwas wieder falsch, zu spät oder nicht in der Form gemacht hat, wie man sich das jetzt gewünscht hätte. Jeder kann ja jederzeit einen Preis machen. Wenn die Leute den Publikumspreis machen sollen, dann sollen sie ihn machen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, du kannst in jedem Forum im Prinzip ein Voting-Formular aufziehen und sagen, hey, hier, guck mal. Ist ja weder schwer noch verboten, also. Ja, aber ich sag mal, es gibt ja viele, die auch positiv gestimmt waren, ne? Die gesagt haben, finden wir toll, finden wir gut, wie es läuft und dass er das macht. Und es gibt ja nicht nur kritische Stimmen, ne? Auch wenn die oftmals lauter sind, aber es gibt auch genug positives Feedback. Und das ist sicherlich so ein Punkt, nicht? Also ich glaube, dass man bei der Diskussion im Internet nicht so richtig aus den Augen lassen darf, dass jemand, der den Preis sozusagen jetzt ideal findet, sollte es ihn geben, der kann nicht so sehr viel mehr machen, als zu sagen, ja, fand ich gut. Das ist ein vergleichsweise langweiliger Post. In einer Diskussionsrunde gewinnt man damit nicht so richtig viel, nicht? Also nee. Dagegen sein ist irgendwie aufmerksamkeitsheischender per se. Stimmt. Aber du musst den Preis ja auch nicht alleine stemmen, sondern du hast mir verraten, dass es ganz viele Helfer gab, die sich dir die angeboten haben, die gesagt haben, hey, ich würde einfach gerne supporten, was du tust. Magst du vielleicht zum Schluss ein paar von denen danken oder sie zumindest erwähnen oder generell noch was loswerden? Die meisten von denen sind nicht mal scharf darauf, jetzt in irgendeiner Form von mir erwähnt zu werden, namentlich. Aber Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass es um Leute geht, die ihre Ressourcen zur Verfügung stellen. Ein Grafikdesigner, der sich zur Verfügung gestellt hat, das Logo zu überarbeiten, solche Sachen. Das finde ich ganz großartig und das bedeutet mir auch als Person eine Menge, dass da Menschen sind, die sich für sowas begeistern lassen. Das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, warum wir solche Sachen wie den Gratis-Rollenspieltag und den Rollenspielpreis machen. Das klingt nach einem guten Schlusswort. Ich muss sagen, ich war auch im Vorfeld kein großer Freund von Preisen an sich und auch ein bisschen kritisch eingestellt. Nicht so ganz ganz kritisch, aber ich dachte auch so, naja, ich brauch's nicht. Aber nachdem ich da jetzt ein bisschen drüber recherchiert habe, glaube ich, dass es insgesamt eine gute Sache für unsere Szene ist. Denn mir ist persönlich dieser Seriositätsaspekt sehr wichtig, dass wir durch so einen Aufkleber, so einen Preis suggerieren, also wie du so schön gesagt hast, Carsten, der Omi im Laden suggerieren, die vielleicht mit ihrem Enkel da ist und der das vielleicht in der Schule gemacht hat und die will ihm lieber einen Fußball kaufen und dann findet sie ganz gruselige Dinge mit einem ganz gruseligen Covern und versteht das alles gar nicht, aber da ist dann dieser Preis drauf und dann ist sie vielleicht ein klein wenig beruhigter und ein weiteres Rollenspiel wird gekauft und wir haben vielleicht einen neuen Spieler für die Szene. Das ist mir persönlich wichtig. Schön, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war wieder eine Folge Spielgeflüster mit Annika, diesmal Carsten, Marten und mir, dem Dirk. Und auch in der nächsten Folge haben wir natürlich wieder interessante Themen am Start. Unter anderem sprechen wir über Annika. Jetzt hast du mich aber eiskalt erwischt. Eiskalt. Ich weiß nicht mehr, was das nächste Thema ist. Ich würde total gerne über Rollenspiel mit Kindern sprechen, endlich. Nein! Doch! Das war auch nicht das nächste Thema. Aber ich will so gern. Nein! So ein cooles Thema, muss man wirklich mal sagen. Auf jeden Fall. Wir pogen das also noch aus. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid und sagen euch bis dann. Tschüss. Tschüss. Und auch tschüss von mir.